Ein nationales Symposium zum Welttag des Zugvogels fand am 17. Mai im Kulturpalast des Volkes in Pjöngjang statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der Ministerien und zentralen Einrichtungen wie des Ministeriums für Landespflege und Umweltschutz und des Zentralvorstandes des Verbandes für Naturschutz Koreas, der wissenschaftlichen Institute und benachbarten Bereiche, die Umweltschutzexperten, die Vertreter des Wildschutzvereins, der Ostasien-Ozeanien-Zusammenarbeitsorganisation für Wege der Zugvögel, die Mitglieder der deutschen Hans-Seidel-Stiftung, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Arabischen Republik Syrien und ein Mitglied der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der DVJK. Nach den Reden gab es Vorträge unter verschiedenen Themen, darunter über die wichtigen Zugvögel- und Zugvogelschutzgebiete der DVJK und Untersuchung über Zugvögel und Pflege ihrer Lebensorte in der DVJK. Die Teilnehmer besichtigten die Fotos über die umziehenden Wasservögel verschiedener Sorten.